Ich bin Pascal Koschilkin. Dabei habe ich den Hans-Jörg Schmidt. Moin Moin und hallo. Ja, wir treffen uns auf dem 30C3. Wir haben uns noch woanders getroffen, über den Weg gelaufen. Dachte ich, komm, interessante Themen mit Hans-Jörg zu besprechen. Lass uns mal reden über das Thema, was wir eben besprochen hatten. Da ging es um Routerzwang. Das passt ja auch ziemlich gut hierhin auf dem 30C3. Das passt auf jeden Fall. Wir haben ja auch im Rücken hier die Freifunker, die ja auch darauf angewiesen sind, dass man freie Router benutzen kann. Stimmt, die sind nebenan, unsere Nachbarn hier, hamburg.freifunk.net. Aber das Thema so Routerzwang, das ist ja, das liegt ja vielen an Herzen. Viele sind ja gebeutelt von ihren Anbietern, die sagen, ihr wollt bei uns über uns ins Internet gehen, dann nutzt ihr auch gefälligst unsere Hardware. Und viele aus diesen Kreisen hier gerade, auf dem 30C3, wo wir ja gerade sind, sind da gar nicht so glücklich mit. Die sagen, nee, wir wollen unsere Endgeräte nutzen, wir haben vielleicht ein paar nicht so Standardanwendungen, die man über diese komischen Endgeräte, die uns die Provider anbieten, ja gar nicht abbilden kann. Die auch gar nicht können, die auch sehr fehleranfällig sind teilweise, habe ich selber festgestellt. Also wer meinen Podcast hört, der weiß schon, wie sehr ich über UT Media abgerantet habe, weil das Drecksding nicht wirklich richtig funktioniert, diese Hardware. Und die Provider, die wollen uns ja zwingen, diese Hardware zu nutzen. Und da hast du was gegen getan, glaube ich, ne? Oder versucht, was dagegen zu tun, und du findest das auch nicht besonders gut, ne? Genau, ich habe quasi auf zwei Ebenen was dagegen getan. Also einmal habe ich in die Bürgerschaft in Hamburg einen Antrag eingebracht, dass sich der Senat auf Bundesebene, das ist ja Bundesgesetzgebung, dafür einsetzt, dass wir A, die Netzneutralität bekommen und erhalten, und B, eben einhergehend das Thema Routerzwang angehen, dass wir hier auf jeden Fall jeder Kunde selbst entscheiden kann, welche Router er ans Netz anhängt. Ich finde, das ist ein Thema, da muss man gar nicht der Übernerd sein, der technische Ansprüche hat, die sicherlich deutlich über dem Normalkunden liegen. Das kann auch der besorgte Familienvater sein, der irgendwie beim Thema Jugendschutz was machen will. Und ich habe das erlebt bei meinem Provider O2. Ich habe den Vertrag gewechselt hin zum VDSL-Vertrag und habe dann von denen eine Box bekommen, mit der ich überhaupt nichts anfangen konnte. Vorher hatte ich so einen Sicherheitsrouter, wo ich zwei verschiedene SSIDs aufbauen konnte, privat und für Gäste, wo ich Ports sperren konnte, weiterleiten konnte. Also das, was sich eben so ein Nerd wünscht, und konnte dann eben nicht mehr den Router verwenden, den ich benutzen wollte, weil ich gar nicht an die Passwörter rangekommen bin. Also ich habe dann brav bei der Hotline angerufen und gesagt, ich bin hier fast seit 15 Jahren mittlerweile Kunde und habe vorher ja ein Passwort gehabt und konnte meinen eigenen Router da einschließen. Und dann sagte der freundliche Herr an der Hotline, nein, aus Sicherheitsgründen könne er mir das Passwort nicht rausrücken. Aus Sicherheitsgründen, weil man die als Kunde nicht vertraut, oder aus Sicherheitsgründen, weil man sagt, ja, die Kunden wissen ja eh nicht, was sie tun, wir setzen hier was hin, da können die nichts kaputt machen. Ja, ich denke, das ist ein Schutzargument. So einem Hotline-Mitarbeiter darf man da auch keinen Vorwurf machen. Das sind die Sprachregelungen, die er bekommen hat. Ich glaube, am Ende des Tages ist das ein vorgeschobenes Argument. Für einen Provider ist es natürlich viel einfacher, nur bestimmte Geräte zu supporten. Das senkt die Kosten. Und dann sagt man eben dem Kunden, das ist ja so viel sicherer, weil das sind ja standardkonfektionierte Geräte. Gut, in meinem Fall war das eben so eine Taiwan-Box. Und ich habe dann eben geschaut, was kann man machen, um eben den Router des Herstellers meines Vertrauens, ein Hersteller aus Deutschland, ansässig in Berlin, jeder kennt es. Und da habe ich dann eben geschaut. Und lustigerweise war in dem Support-Forum von O2 genügend Hinweise, was man machen muss. Also es war eben wirklich eine Anleitung vorhanden, die man auch als Nicht-Techniker ganz gut nachvollziehen konnte. Und dann lief das eben so, dass ich die Firmware ausgelesen habe und so konnte man dann im Klartext die Passwörter lesen und die habe ich dann einfach bei meinem Router eingetragen und schwuppdiwupps hatte ich nach einer Viertelstunde eben meinen Router wieder angeschlossen und fahre seitdem da sehr glücklich mit. Warum macht das nicht jeder? Weil das Auslesen der Firmware, das ist natürlich der Knackpunkt. Ne? Das ist natürlich der Knackpunkt. Also man muss ja natürlich schon wissen, was man da tut. Auch wenn die Tools super einfach sind und wie gesagt auch über einen Direktlink aus dem Provider-Forum zu erreichen war. Insofern finde ich, muss man da jetzt auch nicht so groß schlechtes Gewissen haben. man greift ja auch nicht direkt in das Netzwerk des Providers ein, sondern nur auf die Hardware, die man zu Hause stehen hat. Genau, genau. So, und alles, was jenseits der Telefondose ist, ist am Ende des Tages mittlerweile ja in der Verantwortung des Kunden. Ich kann ja auch die Telefondose mir ins Schlafzimmer legen, wenn sie vorher im Büro war oder was auch immer. Also insofern spielt das keine Rolle. Und man macht da auch nichts weiter kaputt. Man muss auch keine Angst haben, dass man seinen eigenen Router dadurch irgendwie zerstört, sondern man trägt am Ende des Tages ja nur die Zugangsdaten ein, die man sonst eben von dem Provider eigentlich bekommen müsste. Okay, das heißt, für den Provider ändert sich eigentlich nichts, aber im Grunde, was du gesagt hast, eben ganz kurz, das ist ja für den Provider wichtig, ne? Dass wenn jeder Nutzer das gleiche Endgerät hat, ist natürlich für ihn einfacher, eine Fehlerquelle feststellen, wenn was nicht funktioniert. Es rufen ja tausende Kunden an am Tag, mein Internet funktioniert nicht. Dann fragen die natürlich immer erstmal, was haben sie für einen Router, was haben sie da oder so konfiguriert. So haben natürlich die natürlich einfacher, können sagen, ja, die sind ja bei uns Kunde, sie können nur diese Fritzbox haben und dieses Endgerät haben, also können sie nur diesen Fehler haben. Für die ist das natürlich einfacher für die Fehlersuche. Absolut, natürlich ist das für die einfacher. Und aus wirtschaftlichen Gründen kann man das sicherlich auch nachvollziehen. Am Ende des Tages ist es aber so, dass ich immer sage, man muss den Kunden in den Mittelpunkt seines unternehmerischen Handelns stecken und nicht jetzt irgendwie die Controller bestimmen lassen, wie das Geschäftsmodell ausschaut. So, und wenn die Kunden eben andere Geräte wünschen, für die sie ja auch Geld ausgeben, also ich verlange ja gar nicht, dass der Provider mir kostenfrei oder subventioniert den Router meiner Wahl gibt. Von mir aus können die weiterhin ihren Taiwan-Schrott da den Kunden übergeben. Und ich glaube, dass auch wahrscheinlich 80-90% der Kunden vollkommen zufrieden sind mit dem Gerät. Aber eben die 20% der Kunden, die eben höhere Ansprüche haben. Mhm. Wie gesagt, entweder weil man technisch was anderes vorhat oder eben aus so banalen Sachen wie Jugendschutz oder ähnlichem, dann sollen die Kunden doch bitte schön auch die Geräte verwenden können, die sie haben wollen. Das heißt, es soll ja Menschen geben, so wie du jetzt mit Anspruch hast, ich möchte jetzt was umsetzen, was technisch umsetzen, was jetzt auch schon meine Kinder schützt, dass man Filter für sich, für seine eigene Familie wieder aufbaut in dem Router, dass man auch schon eine Seite nicht aufrufen kann. Das ist mit den meisten, wie du sagst, dieser Taiwan-Schrott gar nicht möglich, sowas, ne? Das kann man halt einfach nicht machen. Das heißt, man will einfach sich einfach nur ein bisschen Freiheit in Selbstbestimmung wieder nach Hause holen, dass man auch das Internet so nutzen kann noch möchte, wie man es gewohnt ist und wie man es auch als erfahrener Nutzer haben möchte. Genau, genau. Also das ist der Router, den man da bekommt, ist wie gesagt, das ist 0815 Ware, da kann man so gut wie gar nichts mitmachen. Wenn man dann zum Beispiel irgendwie einen dynamischen DNS-Server verwenden will oder sowas, weil man eben sein NAS von unterwegs benutzen will, dann braucht man da eben schon ein bisschen mehr. Was in Wahrheit heutzutage im Jahr 2013 auch mittlerweile Standardfunktion ist. Keine Raketenwissenschaft, ja, das sowas. Ist alles das nichts Großes. Und das ist selbst für absolute Newbies auch konfigurierbar. Ja, es so, gibt aber natürlich in der Computerbild so ein für sowas. Provider sagt sich eben, das sind Spezialanforderungen. Und dann bekommt man eben vom Provider die Antwort, naja, Sie können ja dann den Router, den Sie da haben wollen, hinter unseren Router stellen. So, und da sage ich, naja, dann zahle ich irgendwie zwei Geräte, doppelte Stromkosten und am Ende des Tages sind es ja auch doppelte Administrationskosten. Und dann kommt natürlich nochmal das Sicherheitsargument dazu, so eine Blackbox vom Provider. Was weiß denn ich, was da drauf noch zusätzlich läuft? So, was weiß denn ich, ob das dauerhaft nicht auch Teil des Geschäftsmodells ist? Stichwort, und da kommen wir dann ja auch wirklich zur Netzneutralität, wenn ich dann eben einen Router habe, der auf einmal bestimmte Ports überhaupt nicht mehr durchlässt. So, zum Beispiel. Und wenn dann eben mein Voice-over-IP nicht mehr funktioniert oder was auch immer man da verwenden möchte, dann habe ich da ein richtiges Problem. Und da wird dann auch wirklich ja die politische Dimension aus der ganzen Geschichte, und ich bin ein überzeugter Verfechter der Netzneutralität, und da kann man dann immer nur sagen, das ist der Einstieg in den Ausstieg, der Routerzwang. Das ist eine der Stellschrauben, an dem die Provider sehr einfach drehen können, um die Netzneutralität auszuhebeln. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, hier muss der Gesetzgeber einschreiten und muss eben ganz klar sagen, das Minimum der Anforderung ist, dass wenn ein Kunde die Passwörter haben möchte, der Provider die Passwörter auch rausgeben muss. Ja. Gehört ja dazu, zum Zugang, der verdient dann sein Geld auch damit. Was hast du jetzt gezielt dafür getan, dass das so vorankommt, das Ganze, der Routerzwang, ich sag mal, demnächst vielleicht auch ausgehebelt wird, dass es vielleicht nicht mehr gibt? Gibt es da schon irgendwas Greifbares? Gibt es da Ergebnisse? Ja klar, also ich hatte ja im Sommer diesen Antrag in die Bürgerschaft eingebracht und dann bin ich jetzt sehr froh, dass im Zuge der Verhandlungen zur Großen Koalition im Koalitionsvertrag quasi wortwörtlich meine Forderungen aus dem Antrag auch im Koalitionsvertrag so drinstehen. Also ist eben steht glasklar drin, ein ganzer Punkt zum Thema Routerzwang, dass der Routerzwang abgeschafft werden soll und als Minimum eben die Kunden die Passwörter rausbekommen sollen. Und das ist die Forderung, die ich schon im Sommer aufgestellt habe. Insofern freue ich mich natürlich darüber, dass man aus Hamburg auch Einfluss auf die große Bundespolitik in Berlin hat. Und man kann über den Koalitionsvertrag sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch Bauchschmerzen haben. Aber das hier ist auf jeden Fall ein Erfolg. Und dann sitzt man zu Hause in Hamburg und freut sich, dass man da auch ein bisschen Einfluss drauf gehabt hat. Habe ich auch gefreut, ja. Habe ich auch gesehen. Und ich wusste jetzt nicht, dass es jetzt auch direkt von dir sogar kam aus der Richtung. Finde ich super. Klasse. Als sehr ambitionierter Netzpolitiker finde ich das toll, dass es mit reinkommt. Jemand, der auch weiß, wie das geht, dass der seine Ideen da mit reinbringt. Finde ich toll, dass man sowas macht. Also, wir können gespannt sein, ob das auch umgesetzt wird. Was heißt denn nicht wirklich, dass es umgesetzt wird, auch wenn es im Koalitionsvertrag drin steht. Kennen wir ja alle. Wir wissen nicht, ob wie und wann und ob es genau umgesetzt wird. Aber wir haben sehr gute Hoffnung, dass es auf jeden Fall für uns als Nutzer nur zum Vorteil ist, dass die Provider auch da jetzt eine Daumenschraube angesetzt bekommen, dass sie sagen, so geht's nicht mehr, wir müssen da angehen. Und wenn im Endeffekt vielleicht doch die Bundesnetzagentur da wirklich mal zwischenhauen muss und regeln muss. Schauen wir mal. Also das sind klar, Koalitionsverträge sind Absichtserklärungen, aber ich glaube, dass das einer der Punkte ist, die absolut unstrittig sind. Ich denke auch, dass wir da zeitnah auch dann eine richtige politische Initiative im Bundestag sehen werden. Finde ich super, wenn du dran bleibst. Das werde ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Super. Ich danke für das sehr informative Gespräch. Also ihr hört, ich finde auch sehr informative Informationen. Ich finde tolle Informationen hier auch von Hans-Jörg. Vielen Dank, dass du da mit dabei warst. Sehr gerne. Zuhörer für einen kurzen Podcast vom 30C3. Danke für die Informationen. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut nach in den Shownotes. Habe ich noch einen Link, wo ihr die Informationen findet, was er veröffentlicht hat. Danke dir. Ja, gerne.